In der Gesandtschaft wird freimütig über das Schicksal der Juden gesprochen. Es heißt, man werde ihnen die Haare abschneiden und sie selbst zu Seife verarbeiten.